Es ist nicht so, dass reiche Menschen nicht gerettet werden können. Das Problem war, dass er mehr auf seinen Reichtum vertraute als auf Gottes Gnade. Der Herr kann das Gesetz geben, um den Menschen an das Ende seiner selbst zu bringen. Und er ist ein Experte darin. In Jakobus steht, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Nicht nur in dem einen, das du brichst, sondern in allem. Mal angenommen, du hältst die ersten 9 Gebote, aber nicht das 10. Du begehrst das Auto oder den Ehemann oder den Reichtum eines anderen. Du siehst Elon Musk und sagst, wow, ich wünschte, ich wäre so reich wie er. Das ist Begehren. Begehren ist Sünde. Das letzte Gebot hat dich erwischt, genauso wie es Paulus in Römer 7 erging. Du sollst nicht begehren. Wenn du eines brichst, sagt Gott nicht, naja, du hast die Mehrheit gehalten, du bist in Ordnung. Nein, die Bibel sagt, wenn du eines brichst, bist du in allem schuldig geworden. Warum gab Jesus dem reichen Jüngling das Gesetz? Damit er erkennt, dass er ohne ihn nicht gerettet werden kann. Und deshalb, als der junge Mann Jesus fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben, antwortete Jesus, was nennst du mich gut? Siehst du, ist Jesus gut? Ja, vollkommen gut, die verkörperte Güte. Aber er sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Mit anderen Worten, nennst du mich Gott? Und wenn du mich Gott nennst, wirst du kein Problem damit haben, alles zu verkaufen, was du hast, es den Armen zu geben und mir zu folgen. Denn du weißt, dass ich für dich sorgen werde. Nennst du mich Gott? Schmeichel mir nicht. Nenn mich nicht guter Meister, denn es ist niemand gut außer Gott. Tatsächlich wurde ihm hier die Gottheit Christi präsentiert. Siehst du, das tut das Gesetz. Das Gesetz entlarvt uns. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Versteht ihr das bis hierhin? Je mehr wir ruhen, desto mehr leben wir in wahrer Heiligkeit. Die Heiligkeit, die wir hervorbringen wollen, muss die Frucht des Geistes sein. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, all das ist die Frucht des Geistes. Und hast du bemerkt, wo im Neuen Testament die Frucht des Geistes erscheint? Würdest du sagen, dass dies eine fortlaufende Heiligung ist? Würdest du sagen, dass dies Heiligkeit ist, die Frucht des Geistes? Heiligkeit bedeutet nicht, so dreinzuschauen, als hätte man in eine Zitrone gebissen. Es bedeutet nicht, griesgrämig, ich liebe Jesus zu sagen. Wie wäre es damit, deinem Gesicht Bescheid zu sagen? Es ist nicht diese Art von Heiligkeit. Beachte das erste Wort, Liebe. Was kommt nach der Liebe? Freude. Dann Friede. Diese Heiligkeit ist nicht so, wie sie der Mensch darstellt, wenn menschliche Anstrengungen im Spiel sind. Die ist immer bedrückend. Wahre Heiligkeit ist Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Güte, Treue. Selbstbeherrschung ist eine Frucht, keine Anstrengung. Selbstbeherrschung wird hier als eine Frucht des Geistes aufgeführt. Sie ist eine Frucht. Und er stellt sie den Werken des Fleisches gegenüber. Was sind die Werke des Fleisches? Was sind die Werke des Fleisches? Er listet die ganzen Werke des Fleisches auf, all diese widerlichen Dinge. Aber beachte, dass er sie Werke des Fleisches nennt, nicht Frucht. Frucht ist die Frucht des Geistes, nicht Werke des Geistes. Frucht des Geistes, Werke des Fleisches. Wann immer du dein Fleisch anstrengst, selbst wenn du versuchst, Gutes zu tun, werden die Werke des Fleisches hervorgebracht. Israel sagte zu Gott, alles, was du uns gebietest, werden wir tun. Wir können es tun. Und das Nächste, was sie produzierten, waren die Werke des Fleisches. Wenn man unter dem Gesetz ist, wird die Sünde attraktiv. Wenn man unter der Gnade ist, wird Heiligkeit attraktiv. Wenn man unter dem Gesetz ist, hat die Sünde Macht über einen. Man kann nicht anders als zu sündigen. Als die Israeliten sich unter das Gesetz stellten, war das Nächste, was man sah, das goldene Kalb. Nichts könnte klarer sein. Und deshalb sagt die Bibel, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Halleluja. Preis den Namen von Jesus. Siehst du, Gnade bedeutet, dass Gott wirkt. Gott setzt sich für den Menschen ein. Es ist Gott, der wirkt. Das Gesetz bedeutet, dass der Mensch wirkt, menschliche Anstrengungen. Gnade kann auch als Versorgung bezeichnet werden. Der Geist der Gnade dreht sich um Versorgung. Das Gesetz dreht sich um Forderungen. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Gnade versorgt. Gnade sorgt für Heiligkeit. Gnade sorgt für das Wollen und das Vollbringen. Zurück zu Philipper 2. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen wirkt. Was bedeutet das, das Wollen? Gott gibt dir die Bereitschaft. Du hast keine Lust, etwas zu tun? Dann kannst du zu Gott sagen, Herr, wirke in mir. Herr, ich bin bereit, willig gemacht zu werden. Gott ist es, der in dir wirkt. Menschen denken oft, dass die Bibel lehrt, wir müssen ständig Dinge tun, die wir nicht wollen. Ja, es gibt Zeiten, in denen ich keine Lust auf etwas habe. Aber ich weiß, dass Gott möchte, dass ich es tue. Wenn ich solche Widerwilligkeit in mir verspüre, bitte ich Gott, mir die Bereitschaft zu geben. Denn sonst geschieht alles im Geist der Heuchelei. Sonst ziehe ich nur eine Show ab. Ich muss die Bereitschaft im Innern haben. Und die Bibel sagt, dass selbst die Bereitschaft von Gott kommt. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Was bedeutet das? Dass selbst die Ausführung seines Wohlgefallens von ihm kommt. Er gibt dir die Bereitschaft und das Tun, die Ausführung seines Wohlgefallens. Wir können uns nicht einmal selbst für all diese Dinge rühmen. Die Frucht des Geistes ist eine Frucht. Frucht ist das Ergebnis von Leben. Werke des Fleisches sind das Ergebnis von Anstrengung. Ich wiederhole, Frucht ist das Ergebnis von Leben, von Gnade. Werke des Fleisches sind das Ergebnis menschlicher Anstrengung. Und beachte, wo die Frucht des Geistes im Galaterbrief zu finden ist. Was behandeln die ersten Kapitel vor Kapitel 5, wo von der Frucht des Geistes die Rede ist? Gesetz und Gnade. Die Galater hatten Lehrern erlaubt, das Gesetz zu fördern. Diese sagten, es ist gut, an Jesus zu glauben und das zu glauben, was Paulus euch gelehrt hat. Paulus war eine Zeit lang nicht bei ihnen und diese Lehrer sagten, was Paulus sagt, ist gut, aber ihr müsst die Beschneidung und menschliche Anstrengung hinzufügen. Und sofort war die Freude futsch. Paulus fragte sie, wo ist die Freude, die ihr einst hattet? Wo war denn eure Glückseligkeit, von der ihr gesprochen habt? Ich erinnere mich an euch, als ich völlig zerschlagen zu euch, den Galatern, kam. Ihr hattet ein solches Gefühl der Glückseligkeit. Ihr hättet, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben, weil meine Augen so geschwollen waren. So viel Liebe hattet ihr. Ihr hattet ein solches Gefühl der Gunst um euch. Ihr habt wirklich geliebt, ohne euch bewusst zu sein, dass ihr das neue Gebot erfüllt habt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wow, Leute, wo ist dieses Gefühl der Glückseligkeit? Es ist verschwunden. Es ist nicht verschwunden, weil sie etwas Sündhaftes getan hätten, weil sie bewusst die 10 Gebote gebrochen hätten. Es ist verschwunden, weil jemand das Gesetz hinzugefügt hat. Jemand hat ihnen gesagt, es ist nicht genug. Es braucht auch euren Beitrag, eure Anstrengung. Und Paulus sagt, o ihr unverständigen Galater, wörtlich, o dumme Galater, wer hat euch verzaubert? Er nennt es Zauberei, Hexerei. Wer hat euch verhext? Hexerei in der Gemeinde. Ich könnte diese Botschaft Hexerei in der Gemeinde nennen. Was ist Hexerei in der Gemeinde? Nicht den Menschen zu sagen, geh und sündige, das wissen wir alle, dass das offensichtlich falsch ist. Der Teufel ist subtiler. Er ist nie gerissener und hinterhältiger, als wenn er als religiöser Geist kommt und dir einflüstert, um Gott zu gefallen, musst du dieses und jenes tun. Dabei geht es bei der Gnade darum, die Gunst Gottes zu feiern und uns daran zu erfreuen, dass wir in himmlischen Regionen in Christus sitzen. Wir beten nicht, um Gott näher zu kommen, sondern weil wir Gott nahe sind. Wir beten nicht um Sieg, sondern vom Sieg aus. Halleluja. Doch all das ist futsch, sobald jemand sagt, du bist noch nicht da. Hey, hier ist das Ziel. Gib dein Bestes und du wirst das Ziel erreichen. Und ihre Freude war weg. Diese Freiheit war weg. Also, mein Freund, Heiligkeit ist ein Nebenprodukt. Die Frucht des Geistes ist ein Nebenprodukt der Belebung des Heiligen Geistes in uns. Und wie passiert das? Wenn du unter dem Gesetz bist, wie die ersten 4 Kapitel zeigen, was ist das Ergebnis? Die Werke des Fleisches. Als Israel unter dem Gesetz war, war das Ergebnis die Werke des Fleisches, das goldene Kalb. Aber wenn du unter der Gnade bist, ist das Ergebnis die Frucht des Geistes. Mit anderen Worten, wenn ich Selbstbeherrschung haben möchte, sagen wir, ich predige heute bei einer Jugendveranstaltung. Wenn ich unter den jungen Leuten Selbstbeherrschung sehen möchte, sage ich ihnen nicht, ihr müsst Selbstbeherrschung haben, ihr müsst Selbstbeherrschung haben. Denn je mehr ich das predige, desto mehr verlassen sie sich auf ihr eigenes Fleisch. Und wir wissen, was die Werke des Fleisches hervorbringen. Sie meinen es aufrichtig, aber das Ergebnis wird völlig anders sein. Sie werden die Werke des Fleisches hervorbringen. Aber wenn ich Liebe, Freude, Frieden und Selbstbeherrschung sehen möchte, predige ich Gnade. Und die Frucht, das Ergebnis, die Wirkung der Gnade wird Liebe, Freude, Frieden und Selbstbeherrschung sein. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Letzte Woche sprach ich vom Prinzip der Ersterwähnung in der Bibel. Jedes Mal, wenn ein Thema zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird, gibt es etwas Bedeutendes für uns zu lernen. Gott möchte, dass wir etwas Wesentliches daraus lernen. Und normalerweise ist es in seiner embryonalen Form ein Thema oder ein Wort, das sich dann durch die gesamte Bibel weiterentwickelt. Wir lernen viel aus der Ersterwähnung. Es gibt uns eine Richtung, wie wir das Wort oder das Konzept in der gesamten Bibel auslegen können. Oft kommt es aus dem ersten Buch Mose, dem Buch der Anfänge. Zum Beispiel Blut. Wo wurde Blut zum ersten Mal erwähnt? Als Kain seinen Bruder Abel tötete. Und Gott sagte, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Die Ersterwähnung von Blut in der Bibel ist Abels Blut. Und deshalb lesen wir später im Neuen Testament, im Hebräerbrief, dass das Blut von Jesus Besseres redet als das Blut Abels. Das Blut von Jesus redet Besseres als das Blut Abels. Obwohl Abel tot war, hatte sein Blut eine Stimme. Die Ersterwähnung zeigt uns, dass im Blut eine Stimme ist, die zu Gott spricht. Und dieses Blut schrie nach Rache gegen seinen Mörder. Deshalb, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss, schrie sein Blut nach Barmherzigkeit für den Sünder. Sein Blut ruft nach Erlösung für den, der es nicht verdient. Und deshalb spricht das Blut von Jesus Besseres als das Blut Abels. Preis den Namen von Jesus. Weißt du, wo die Ersterwähnung von Heiligkeit in der Bibel ist? Die Ersterwähnung von heilig hilft uns zu verstehen, was Gott uns lehren will und worauf wir uns fokussieren sollen, wenn wir das Wort Heiligkeit sehen. Weißt du, wo es zum ersten Mal auftaucht, die erste Erwähnung von Heiligkeit? In 1. Mose Kapitel 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Heilig. Heiligte ihn. Das ist das hebräische Wort Kadosch. Kadosch, heilig. Weil er an diesem Tag ruhte. Hier ist der Schlüssel. Die erste Verwendung des Wortes heilig enthält die Idee des Segnens. Gott segnete den Ruhetag. Gott segnete die Ruhe. Warum? Weil Ruhe heilig ist. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und später im Neuen Testament, in Hebräer 4, wird über diesen Vers gesprochen, dass dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten bleibt. Das bezieht sich nicht auf einen bestimmten Tag, sondern auf die Sabbatruhe, die Jesus gebracht hat. Eine Ruhe, in der du weißt, dass Gott für alles gesorgt hat. Preis den Namen von Jesus. Und du bist dir dessen bewusst, du bist dir seiner Gunst bewusst. Du bist dir seiner Liebe bewusst, wenn du zu einem Termin oder einem Vorstellungsgespräch gehst. Bist du auf Gottes Versorgung fokussiert und nicht auf Forderungen, wie es unter dem Gesetz der Fall ist. Oh, ich muss dieses und jenes tun. Das stresst nur. Und normalerweise ist das Ergebnis schlecht. Bist du hingegen auf Versorgung ausgerichtet, bewahrst du die Ruhe. Warum? Weil Gott sein Werk vollendet hat. In Hebräer 4 wird dieser Vers zitiert, der besagt, dass Gott seine Werke durch Jesus Christus vollendet hat. Als Jesus rief, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Heiligkeit. Die Ersterwähnung des Wortes heilig oder geheiligt ist dasselbe hebräische Wort. Genau wie die Wörter geheiligt und heilige im Neuen Testament. Sie sind alle dasselbe Wort, nur in verschiedenen Formen, Verb oder Nomen. Hagiasmos, Heiligung. Hagiaso, Heiligen, Verb. Hagios, Heilige, bezieht sich auf alle Menschen, die ausgesondert sind. Die Idee von Heiligkeit ist Aussonderung, ausgesondert. Man sondert das aus, was besonders ist. Man legt das beiseite, was wertvoll ist. Zum Beispiel, wenn du zu jemandem nach Hause gehst und in den Schrank schaust, findest du dort vielleicht besonderes Porzellan, goldenes Besteck und so weiter. Du fragst, wow, wo hast du das her? Sie erzählen dir, wie teuer das ist, aber sie benutzen es nicht für dich. Es ist ausgesondert. Vielleicht verwenden sie es nur, wenn sie einen ganz besonderen Gast haben. Aber warum ist es ausgesondert? Weil es kostbar ist. Wenn ein griechischer Besucher diese Dinge sähe, würde er wahrscheinlich dasselbe Wort verwenden. Auf Griechisch würde er sagen, oh, du hast diese Dinge geheiligt. Das Wort heilig hat also keine schwer zu verstehende Bedeutung. Es bedeutet schlichtweg ausgesondert. Weißt du, was das Gegenteil von Heiligkeit ist? Gewöhnlichkeit. Das, was alltäglich und profan ist, das ist das Gegenteil von Heiligkeit. Wenn Gott sein Volk auffordert, heilig zu sein, sagt er uns, dass wir zur Ruhe kommen und ihn die Arbeit machen lassen sollen. Nichts vom Menschen, was gewöhnlich ist, gewöhnlich bedeutet, es kommt vom Menschen, kann etwas beitragen, das dem Herrn zur Ehre gereicht. Der Mensch kann es nicht tun. Nicht auswerken, damit niemand sich rühme. Halleluja. Das sagt uns das Gesetz der Ersterwähnung. Die Ersterwähnung des Wortes heilig zeigt uns, dass das hebräische Wort kadosch und das griechische Wort hagios ausgesondert und besonders bedeuten. Und was lernen wir hier? Dass Gott ruhte. Die Bibel sagt in Hebräer 4, dass wir eifrig bestrebt sein sollen, in jene Ruhe einzugehen. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Ich verstehe, dass es manchmal schwierig ist, insbesondere bei einer Sucht wie Pornografie. Du denkst vielleicht, ich muss mich anstrengen, ich muss Selbstbeherrschung üben. Aber der Mann, dessen Zeugnis ich vorhin vorgelesen habe, und viele andere haben den Sieg nicht durch Anstrengung erlebt. Denn je mehr sie es versuchten, desto plastischer trat ihnen das Sündhafte vor Augen. Hast du jemals versucht, nicht an etwas Bestimmtes zu denken? Je mehr du es versuchst, desto mehr denkst du daran. Das passiert, wenn wir es versuchen. Gott will solche Versuche nicht von uns. Sie beruhen auf dem Gesetz. Gnade bedeutet Vertrauen, Ruhe. Und je mehr du ruhst, desto mehr gehst du in seine Ruhe ein. Wie Hebräer 4 uns sagt, wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Lasst uns also eifrig bestrebt sein. Ich glaube, unsere einzige Anstrengung im christlichen Leben, unser einziges Bemühen soll darauf gerichtet sein, in diese Ruhe einzugehen. Sei eifrig bestrebt, in diese Ruhe einzugehen. Arbeite daran zu ruhen. Preis den Herrn. In der heutigen Welt kann ich dir sagen, es erfordert Anstrengung, in die Ruhe einzugehen. Du musst darum kämpfen, in die Ruhe zu gelangen. Lass dich von niemandem davon abhalten. Dein einziges Bemühen sollte sein, in die Ruhe einzugehen. Als die Leute Jesus fragten, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken, antwortete er, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie wollten eine Formel. Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu tun? Jesus antwortet, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Unser Teil ist es, zu glauben. Sei eifrig bestrebt, in jene Ruhe einzugehen. Arbeite daran, nicht zu arbeiten. Bemühe dich, in seine Ruhe einzugehen, auch in Bezug auf Heiligung. Bei der Befreiung von Süchten, bemühe dich, in die Ruhe einzugehen, indem du bekennst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Indem du in den himmlischen Regionen sitzt, in Christus ruhst und dir bewusst machst, dass Gott alles vollendet hat. Und das, was auch immer sich verwirklichen muss, er in dir und durch dich wirken wird, damit du ihm allein alle Ehre und allen Lobpreis gibst. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin gesegnet worden. Preis den Namen Jesu. Falls du Jesus noch nie als deinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hast, sprich mir jetzt das folgende Gebet nach. Ich weiß, viele von euch sagen, ich möchte unter der Gnade leben, so dass ich bei allem mit Gottes Versorgung rechne. Es geht nicht mehr um deine Anstrengung, nicht mehr darum, dass du versuchst, dich selbst zu retten. Es geht um Jesus und sein vollendetes Werk. Er hat alles getan. Du musst es nur annehmen. Bete jetzt mit mir. Sag, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, um am Kreuz für alle meine Sünden zu sterben. Ich danke dir, dass du Jesus von den Toten auferweckt hast, als ich in ihm gerechtfertigt wurde. Ich danke dir, Vater, dass Jesus Christus mein Herr und mein Retter ist. Und ich danke dir, dass ich ab jetzt das überfließende Leben erwarten darf, das Jesus mir versprochen hat. Ich bin jetzt gerettet. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und ich trete in eine Zukunft voll von deiner Gunst und deinen Segnungen. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Zuschauer, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, ganz neu. Lasst uns jetzt aufstehen. Wenn du mit deiner Familie zusammen bist, steht gemeinsam auf. Haltet euch an den Händen, wenn ihr könnt. In der kommenden Woche möge der Herr Jesus Christus euch durch seine Macht vor jeder Krankheit schützen. Der Herr behüte dich und deine Familie. Der Herr segne dich reichlich mit all den Segnungen, die durch sein vollendetes Werk am Kreuz gewirkt wurden. Sie gehören jetzt dir. Nimm sie im Namen von Jesus an. Segnungen über deinem Haupt. Segnungen über allem, was du tust. Segnungen über deiner Familie. Licht soll in euren Wohnungen sein, im Namen des Herrn Jesus Christus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe eures Vaters im Himmel und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir, mit euch allen, jetzt und für immer. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.